So, ich grüße euch. Ich hoffe, ich bin jetzt vom Tonqualität gut. Wäre albern, wenn ich so einen Podcast mache und dann gleich mal schlecht anfange. Ich habe es im Blog schon geschrieben, wer es schon gelesen hat. Ich habe ja schon mal 2 Folgen gemacht. Das ist schon lange, lange wieder her, 2 Jahre. Das ist ja eine Audiotechnik, jetzt aber nicht ganz so schlimm wie bei der IT. Aber es hat sich natürlich was getan. Vielleicht, ja, auch wenn ich schon geschrieben habe. Also Ziel soll sein, ich mag sehr den Lautsprecher von Tim Pritloff. Da hat er sehr gut berichtet, wie man einen Podcast macht. Aber eben mehr aus der Sicht von... ja, schon fast professionell im Podcasting. Das heißt, natürlich ist ein Mischpult für 2.500 Euro toll, aber das kann sich halt nicht jeder leisten. Und ich bin viel in seiner Meinung, aber nicht in allem. Ich halte die Podcasts, die kein Geld verdienen wollen, für mich fast für wichtiger. Also das heißt gar nicht, dass ich ihm das nicht gönnen würde. Im Gegenteil, ich klicke selber oft genug auf Flatter bei seinen Folgen. Aber ich finde die gerade auch diese kleinen Podcasts, wo die Audioqualität vielleicht gar nicht mal immer so gut ist. Aber das ist für mich so das, was es bunt macht, was es interessant macht, was es schön macht. Also der kleine Junge mit 15, 16, der irgendwo in seinem Zimmer sitzt und mit einfachster Art und Software was aufnimmt und das bereitstellt, der aber vielleicht was zu sagen hat. Und das sind so für mich das macht für mich das Podcasting groß aus. Ich sehe da auch noch nicht die Ablösung des Radios, weil wenn ich Radio hören will, schalte ich Radio an. Die sind professioneller, die haben mehr Geld, die haben Ausbildung, die haben alles. Und mit denen sehe ich die Podcasts da nicht als Konkurrent. Absolut nicht. Aber egal, darum soll es ja auch nicht gehen. Hier soll es darum gehen, auch mal mit kleineren Möglichkeiten was zu machen. Also sagen wir mal so, man kann es natürlich auch mit Handy und Ähnlichem machen. Und ich finde es auch nicht abwegig, das zu machen. Aber das ist mir dann auch noch eine Nummer zu klein. Nicht, weil ich es schlechter finde, sondern weil ich mir einfach selber ein gewisses Maß setze. Und das kann ich damit nicht so richtig gut erreichen. Würde man vielleicht hinkriegen, ist aber halt nicht mein Ziel. Hier ist so das Ziel, kleines Budget, aber es muss schon ein Budget geben. Und damit einen Auftritt hinzubekommen, der einem selber gefällt oder wie immer man das sagen möchte. Ich fange einfach mal an mit dem Stand der Hardware heute. Die alte Hardware könnt ihr in diesen alten Folgen 1 und 2 ja mal anhören. Da habe ich auch drüber berichtet, was ich so an Ausstattung habe. Hat sich vieles geändert. Heute sieht es so aus, dass ich als Aufnahmegerät ein Zoom H6 benutze. Und zwar, was hat mich dazu geführt? Zum einen ist es klein. Ich meine, es ist nicht mehr so klein wie das H2, aber es ist immer noch relativ klein für ein Aufnahmegerät. Man kann es also immer noch in die Jackentasche zumindest unterbringen. Es hat XLR-Anschlüsse, was ich sehr zu schätzen gelernt habe. Die Qualität ist darüber einfach, glaube ich, mit das Beste. Man kann bis zu 6 Mikros sogar anschließen, also 4x XLR und sogar noch nachrüsten, dann könnte man sogar 6x XLR und es gibt auch noch ein Aufsteckmikro, das schon dabei ist. Also es hat einfach schon, wenn man es kauft, ist nur das Aufsteckmikro dabei, in Anführungszeichen nur. Aber selbst damit kann man schon echt was auf die Beine stellen. Natürlich immer im Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man, jetzt hört sich 400 Euro, glaube ich, hat es gekostet, viel an. Für manche ist das mit Sicherheit auch viel, aber es hat natürlich nicht die Qualität von so einem 2.000 Euro Mischpult, das ist auch klar. Aber man muss halt auch entscheiden, was man will. Und ich will draußen auch aufnehmen können. Und dafür brauche ich was Transportables, das mit einfachen Akkus läuft, das nicht zu viel Strom verbraucht, trotzdem aber eine Qualität zustande bringt. Und ich glaube, da ist das Zoom H6 in meinen Augen weit vorne. Für die stationären Aufnahmen hier im Podcast-Keller habe ich dann 2 Großmembran-Mikros mir gekauft. Das sind, wie heißen sie, T-Bone SC400, 2 Stück. Die sind mit 70, 80 Euro echte Billigteile in diesem Bereich. Aber die bringen halt schon eine Qualität, die für meinen Geschmack okay ist. Was ich dann noch mir dazu besorgt habe, ist ein einzelnes Lavalier-Mikrofon. Das kostet dann aber auch gleich mal 130 Euro. Das habe ich mir von Thomann empfehlen lassen, wo ich gesagt habe, pass mal auf, ich brauche ein Lavalier-Mikrofon, das nicht über Funk angebunden wird, das aber bezahlbar bleibt. Und siehe da, da gab es exakte Mang 1. Und ich werde jetzt so langsam, weil ich mich aufgeregt umgucke, ich habe da oben den Karton. Das Ding heißt C417PP. Fragt sich nur die Marke. Die Marke findet ihr raus. Sucht einfach nach C417PP, dann findet ihr auch die Marke raus. Ich glaube, nee, ich kann es von hier nicht lesen, da kommt das Alter zum Tragen. Ich finde es jedenfalls top. Es hat so 6 Meter Kabel dran. AKG, gut, dass es am Kabel steht. AKG. Genau, das ist ein AKG C417 PP und das kann man sich halt so an den Kragen stecken und das ist für unterwegs natürlich nicht schlecht. Ne? Dann kann man das H6 nehmen mit dem aufgesteckten Mikro, das hält man dem Interviewpartner von Kopf und man selber hat das Lavalier-Mikrofon am Kragen und so kann man schon zu zweit zumindest mal gut arbeiten. Das Ding kostet aber glaube ich gleich 130 Euro, das ist aber das Billigste, was es überhaupt gibt und laut Thomann sozusagen das Billigste, was überhaupt irgendwas taugt. Ich war auch mit der Aufnahme bisher relativ zufrieden. Das, davon kann man ja auch noch ein zweites nehmen. Was man dazu erwähnen muss, Lavalier ist gar nicht schlecht, weil man es natürlich schön unauffällig mitnehmen kann und man erschlägt auch die Teilnehmer nicht so. Aber man dreht den Kopf und den Kragen dabei aber nicht mit. Also das hört sich dann schon manchmal gruselig an. Also man muss dann schon so ein bisschen Disziplin wahren sozusagen und versuchen, möglichst den Kopf nicht zu viel und zu oft zu drehen. Aber da kommen wir sowieso noch zu. Disziplin ist beim Podcasten, wenn man wirklich gut Qualität überzeugen will, eh nicht so ganz unwichtig. Ja, warum jetzt Lavalier und so? Im Podcast-Keller gibt es keine Gäste mehr, das habe ich früher mal gemacht. Und was ich dabei nämlich gelernt habe, wenn du Gäste bekommst, die noch nicht im Podcast waren oder die neu anfangen, die nicht im Podcast waren, so muss man schon sagen, die erschlägt man, wenn man dann so wie hier, ich hatte vorher 4 Stative, hatte dynamische Mikrofone, das sieht aus wie diese 0815 Gesangsmikrofone, die man halt überall so im Läden sieht. Wenn du die denen dann vor den Kopf hältst und sagst, ihr müsst den Abstand Mund-Mikro muss möglichst gleich bleiben, nicht so auf den Kopf drehen und so, dann erschlägst du die. Das heißt, die werden verschreckt. Die sind dann nicht mehr sie selbst im Gespräch. Und das ist, also ist nicht bei allen so, aber bei manchen ist es so. Die werden wirklich davon erschlagen und kriegen Schiss. Ja, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, die kriegen dann wirklich so einen gewissen Schiss, weil sie einfach erschlagen werden von Technik. Und es war halt wichtig, den Abstand zum Mikro zu lassen, sonst kriegt man diese Schwankungen in der Lautstärke. Jetzt ist es dann aber auch zum Beispiel wichtig, den Kopf nicht zu sehr zu drehen, weil auch dann schwankt die Lautstärke. Und wenn man sich jetzt aber gegenseitig anguckt, was halt höflich ist, man muss ihnen vorher sagen, ihr sollt hier unhöflich sein, guckt immer nur nach vorne. Es ist aber alles so, das war nicht optimal. Also ich denke da immer noch, da habe ich auch immer noch keine so richtige Lösung für. Die Großmembrane sind da schon etwas besser, weil die einfach, wenn ich da den Kopf mal drehe, merkt man das nicht so sehr. Die erschlagen einen darum aber auch wieder, weil sie vor einem hängen. Also so richtig das Ziel, das endgültige Ziel habe ich da noch nicht im Auge. Lavalier hatte ich gedacht, ist schon nicht schlecht, aber auch da habe ich das Kopfdrehproblem. Headset bliebe noch da. Sind aber immer Preise aufgerufen, die ich einfach nicht mehr normal finde. Ich habe jetzt aber mal ein Headset bestellt für den Huni und werde mal gucken, wie das so ist. Ich hatte schon mal eins, da war mir der Bügel am Kopf aber zu hart. Ich muss mal abwarten. Also um es nochmal aufzuzählen und auch ruhig die Preise mal dazu zu nennen, Aufnahmegerät Zoom H6, das ist aber jetzt echt schon dann die Luxusvariante in meinen Augen für das, was man so als einfacher Podcaster braucht am Anfang, 400 Euro. Da kann ich immer noch, was ich auch immer noch ab und zu benutze für Außeneinsätze, ein H2 empfehlen. Jetzt gibt's glaube ich mittlerweile H3 oder 4, ich weiß nicht. So um 150, 200 Euro kriegt man da was, mit dem man erstmal einen Podcast machen kann, der auf einer Audioqualität echt gar nicht so schlecht ist. Na, wir reden dann, wie gesagt, natürlich nicht von Studioqualität, aber von durchaus Qualität, die sich absolut hören lassen kann. Und dann haben wir 4 Mikros, braucht man so. Nee, ich brauche 4 Mikros. Man braucht eigentlich gar kein Mikro. Man kann die Aufsteckmikros nehmen. Also beim H6 zum Beispiel, da ist es dabei, da sind 2 Stück sogar dabei. Da kann man tatsächlich schon, ja, zur Not sogar mit 4 Leuten aufnehmen. Wobei ihr dann einfach das Problem kriegt, unterschiedliche Lautstärken. Und dann wird es schwierig, das auszupegeln. Dann muss das Ding irgendwie auf Mitte auf dem Tisch stehen, aber nicht in der Mitte, sondern am weitesten weg vom lautesten, am dichtesten, am leisesten. Kann man alles machen, macht es aber schwierig. Jedes Mikro da zusätzlich macht es einfacher, auch in der Nachbearbeitung. Hast du in der Nachbearbeitung 4 Spuren und einer war zu leise? Ja, dann ziehst du die einzelne Spur hoch. Sind alle 4 auf einer Spur? Tja, shit happens. Also 2 Mikros würde ich am Anfang empfehlen oder 1 bis 2 Mikros, je nachdem, ob man Gäste haben will oder nicht. Und bevor man da irgendwie so den ganz billigen Rotz kauft, investiert einmal diese 60 Euro für so ein Großmembran, dann habt ihr auch was Schickes. Wobei das natürlich passen muss, an H2 kriegt man kein Großmembran ran, ja, also da reden wir jetzt, ich rede jetzt vom H6. Am H2 würde ich tatsächlich gar nichts dazu kaufen, wenn ich mit dem anfange, würde ich mit dem erstmal ein halbes Jahr podcasten, gucken, ob es mir überhaupt Spaß macht, ob ich weitermachen will und wenn das so ist, dann würde ich mich langsam mal umgucken nach einem Gerät mit XLR-Anschluss. Und dabei muss es kein Zoom sein, da kann es auch ein kleines Mischpult sein. Ich hatte das Boss BR-800 ja vorher. Top-Gerät. Also für einfache Podcasts in meinen Augen ein Top-Gerät. Liegt aber bei 4,99, ist dann aber auch schon ein richtiges kleines Mischpult. Es gibt auch so kleine Mischpulte, die direkt an PC können, wobei man dann das Lüfterproblem hat. Oder autonome Mischpulte, die auch aufzeichnen können. Ist alles eine Preisfrage. Müsst ihr euch bei Thomann angucken, kann euch letztendlich auch niemand wirklich helfen. Sondern ihr müsst gucken, was wollt ihr machen, was wollt ihr erreichen, was habt ihr für ein Budget, und dann geht ihr mal auf Thomann. Zur Not ruft ihr da sogar an und lasst euch beraten. Habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Ich habe dann gerufen und habe gesagt, hör mal, ich will einen Podcast machen mit Gästen. Was brauche ich? Die haben mir damals das Boss BR-800 empfohlen. Aber wie gesagt, nicht gleich groß anfangen. Vielleicht hat man im halben Jahr gar keine Lust mehr. Glaubt mir, es kommen irgendwann Durststrecken. Habe ich selber erlebt. Von daher erstmal sinnig beginnen. Dann kommen noch so ein paar Kabel dazu. Sollte man nicht unterschätzen. Da ist man mit Sicherheit auch nochmal mit 50 Euro dabei. Zumindest wenn man so ein H6 und XLR und so benutzen möchte. Und dann hat man es eigentlich erstmal grob. Das heißt, dann kann man zumindest mal anfangen. Wünsche kommen von ganz alleine. Die kommen wirklich von ganz alleine, das seid euch versichert. Aber ein Start ist dann gemacht. In meinem Fall, warum habe ich alles neu gekauft? Ganz einfach, ich war mit diesem Boss BR-800 und auch den Mikros wirklich top zufrieden. Da gibt es überhaupt nichts dran zu nölen. Selbst Windows 8 wurde sehr schnell unterstützt. Also es war wirklich gut. Aber es war mir nicht portabel genug. Wir wollen zum Beispiel demnächst eine Außenaufnahme wirklich aus dem Wald machen. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich mache so mehrere Podcasts und der einzige, der eigentliche Hauptpodcast geht um mein Hobby Geocaching. Und da haben wir auch wirklich schon, so ganz genau kenne ich die Zahlen, glaube ich, aber so annähernd vierstellige Hörerzahlen. Und wir senden immer live. Das ist so unser Alleinstellungsmerkmal, das mögen wir, das ist etwas anstrengender, weil man schon aufpassen muss, was man sagt, aber es macht halt Spaß. Und wir wollten jetzt von draußen senden, aus dem Wald, und da ist ein Boss BR-800 einfach trotz der Möglichkeit, mit Batterien betrieben zu werden, nicht das Richtige. Da muss es was Kleines, Kompaktes sein, und deswegen habe ich hier so einiges umgestellt an Hardware. Deswegen auch Lavalier. Da werden wir ein Headset, ein Lavalier-Mikrofon uns umhängen, das Zoom H6 in die Mitte packen und dann von draußen senden. Software. Software braucht man auch. Die hält sich aber für meinen Geschmack in engen Grenzen. Ich selber benutze Audacity. Das habe ich am Anfang benutzt, um alles damit zu machen. Das ist dann schon eine ganze Menge Arbeit. Wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es aber relativ zügig eigentlich. Kann man fast alles mit hinkriegen. Irgendwann hat man mich dann mal auf auphonic.de oder com? Ich glaube com. Ist egal. Probiert Auphonic, Auphonic, also Auphonic.de oder .com. Ich weiß es nicht genau, aber das seht ihr sehr schnell. Da könnt ihr als Hobby-Podcaster das umsonst machen lassen. Da braucht man eine etwas dickere Internetleitung, weil man natürlich sein Rohmaterial da hochlädt. Also bei mir ist es so, ich packe es in Audacity. Guck mir grob an, ob alles okay ist. Schnippel hier, schnippel da, falls überhaupt was zu schneiden ist. Bei den Live-Varianten sowieso nicht. Mach dann ein ganz normales WAV-File davon, also ein Microsoft WAV-File, und schiebe das dann zu Auphonic hoch. Und da klicke ich einfach alle Optionen an und sage, mach mal ein vernünftiges Audio-File von. Und man muss sich damit Auphonic ein bisschen beschäftigen. Da mache ich nochmal irgendwann eine extra Folge zu. Man kann dann Stereo-Audio, Stereo-Mono, man kann sich das gleich auf irgendwelche Internetdienste hochladen lassen und Kapitelmarken setzen, was davor und dahinter schnippeln, und Auphonic ist genial. Es ist im Moment umsonst. Die Aussage ist wohl, dass es umsonst bleiben soll für den Hobbybereich. Ich weiß es nicht, kann ich sagen. Solange es das gibt, nutzt das. Was Einfacheres werdet ihr nicht finden, definitiv. Wie gesagt, gehen wir nochmal irgendwann drauf ein, auch auf Audacity, auch auf die Hardware im Einzelnen. Heute geht's mal um so einen generellen Überblick. Was ist hier? Was ist so Voraussetzung, wenn man mal so einen Podcast machen möchte? Die nächste Voraussetzung ist natürlich ein Internetauftritt, sonst bringt's das nicht so. Ich empfehle da immer noch, auch wenn ich da jetzt gerade selber weggegangen bin, Podhost. Warum? Dort hat man wenig Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden, sondern man hat so ein paar vorgegebene Sachen, die kann man aussuchen und so einen Tick anpassen. Das war's dann aber auch. Dafür nimmt einem das aber auch alles ab. Da gibt man im Prinzip noch seinen Titel ein, seinen Untertitel, ein paar Kleinigkeiten für iTunes und ähnliches. Und dann hat man einen fertig eingerichteten Podcast-Blog, den man erstmal benutzen kann. Kein WordPress, kein gar nichts. Es geht einfach nichts. Aber es ist halt günstig. Nämlich bis 30 MB im Monat könnt ihr das umsonst benutzen. Und wir zahlen jetzt, glaube ich, gerade 1,50 oder so im Monat. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube 1,50, vielleicht auch 3 Euro monatlich. Dafür, dass wir aber auch pro Monat 100 MB hochladen können. Also jeden Monat neu 100 MB. Die alten bleiben aber bestehen. Das heißt, das ist so eine Art Festplatte, die wächst, ohne dass sie teurer wird. Und da kann man sich verschiedene Pakete mit 250 und 500 MB oder so in der Art kaufen. Mit 100 MB kann man schon ganz gute Folgen machen. Also unsere Cache-Folgen dauern so 3 Stunden und sind bei 96 Kilobit am Ende immer noch um die 100 MB. Also da wird man schon mit wenig Geld was machen können. Empfehle ich immer noch, weil es echt ein guter Einstieg ist. Man hat also das Gefühl, die Seite ist tot, da ist seit 2010 irgendwie nichts mehr passiert, das ist auch so. Aber sie lebt und sie wird am Leben gehalten und das reicht einem ja am Anfang vielleicht auch erstmal. Wir selber sind jetzt gerade umgezogen. Nicht, weil Podhost mal jetzt ausnahmsweise alle 2 Jahre mal für 2 Tage vielleicht mal down ist, was mal passieren kann, das kann aber überall passieren, sondern weil wir einfach auch mehr Möglichkeiten haben wollen. Wir haben halt jetzt echt schon eine richtig große Hörerschaft und da möchte man auch so ein bisschen Blogartiges dazu haben und man möchte mal dies und jenes und welches und ein bisschen mehr. Man möchte vielleicht auch mal eine Folge in Stereo und Mono hochladen, weil manche hätten es lieber in Mono, manche in Stereo. Das ist bei Podhost dann alles schwierig geworden. Deswegen, man kann zu WordPress.com wechseln, da hat man schon ganz, ganz viele Möglichkeiten und muss aber nicht alles selber machen. Ist aber letztendlich wieder eingeschränkt in meinen Augen. Deswegen sind wir jetzt zu all-inklusiv, also all-inkel.com oder de muss das sein, all-inkel.de gegangen. Webhoster, es gibt aber auch 1000 andere Host, Europe Host oder Host Europe heißen die. Oder also auf jeden Fall haben wir uns einen Webhoster gesucht und uns da ein Paket zusammengestellt, das für uns ausreichend ist und haben jetzt ein eigenes WordPress-Blog dort und haben halt ein paar mehr Möglichkeiten. Haben dadurch aber auch wesentlich mehr Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Bei Podhost habt ihr zum Beispiel auch eine Statistikfunktion, da kann man mal eben gucken, wie viele Downloads gab es denn und naja, das muss man dann alles selber machen. Gehen wir aber auch im Einzelnen nochmal drauf ein. Die Folgen habe ich dann alle hingelegt zu archive.org, also Archive, archive.org. Dort kann man, die lassen das, die wollen das eigentlich auch, dass man da Dateien ablegen kann. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen, aber also das ist auch im Internet häufig beschrieben, wie man da seine Dateien ablegt. Der einzige Nachteil ist, sehr langsam der Zugriff, also da ein Download dauert schon einen Moment. Dafür kostenlos. Das muss man sich halt überlegen, was man will. Man kann es ja auch kombinieren. Also alte Folgen bei archive.org, neue Folgen irgendwo anders. Muss man für sich entscheiden. Ich warne so ein bisschen vor Dropbox oder Google Drive oder Windows Drive, wie immer das heißt. Wenn ihr dann irgendwann mehr und mehr Hörer bekommt, falls das denn so ist, ist ja das Ziel wahrscheinlich, dann kann das da mal mit der Bandbreite Probleme geben. Das heißt, da kann dann schon mal passieren, dass Dropbox kommt und sagt, nee, also du kannst Dropbox benutzen, aber die ist dafür gedacht, dass du deine Dateien da ablegst und nicht, dass 1000 Leute eine Datei abrufen. Also von daher Vorsicht mit solchen Sachen. Da ist archive.org oder Webhoster, wenn der genug Plattenplatz bietet, vielleicht kann man ja auch was dazu kaufen, muss man dann mal abfragen, ist da schon das Richtige. Ja, es gibt auch noch, zu Podhost gibt es auch noch, ich glaube, podcaster.de, das ist sowas ähnliches wie Pod, eigentlich ist das fast identisch mit Podhost, nur man hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Da hatte ich aber uploadmäßig, war das echt eine Katastrophe. Podhost ist schon langsam, Podcaster brach immer alles in sich zusammen, das war einfach gruselig, also das würde ich heute nicht mehr nochmal machen. Kann sich aber gebessert haben, also ich will hier, ich verfolge natürlich nicht, wie es bei denen weitergeht. Was man dann noch machen sollte, ist auf podster.de sich eintragen. Das ist so ein Dienst, der listet Podcasts, damit man so ein bisschen auch mal bekannt wird. Und natürlich auf iTunes. Wie das auf iTunes geht, Podster und auch iTunes, auch das wird nochmal eine extra Folge. Da gibt es aber auch so viel Manpages oder How-Tos im Internet. Da findet ihr was. Aber auch das, wie gesagt, wir werden alle Themen einzeln nochmal ansprechen. Heute erstmal nur ein Gesamtüberblick. Vielleicht nochmal einmal den kompletten Ablauf, Aufnahme bis Internet in Kurzform. Wir nehmen auf, also wir machen den Podcast, wir nehmen auf, dann in Outer City, großes WAV-File, rüber zu Auphonic. Auphonic wird mitgeteilt, was es damit machen soll. Schiebt das in meinem Fall dann sogar schon je nach Preset, das ich da angelegt habe, also Vorgabe kann man da anlegen, schiebt er das auf meine Dropbox. Von da aus verteile ich es weiter. Oder auf archive.org oder. Das kann man in Auphonic alles wunderbar einstellen. Das ist echt klasse. Und dann steht es im Internet. Dann schreibe ich einen kurzen Artikel dazu und dann wird das rausgehauen. Und der Artikel wird halt verteilt auf der Facebook-Seite, auf Podster. Also RSS geht ja automatisch raus dann. Ne? Da gibt es einen RSS-Feed für, so dass iTunes und Podster das automatisch mitbekommen. Und dann liegt es bereit und dann können die Leute es abholen. Und dann finden sie es gut oder sie finden es schlecht. Das ist aber natürlich wieder eine eigene Folge. Ja, vielleicht noch kurz zur Übersicht. Wenn man dann sich über das schon alles Gedanken gemacht hat, da wird es vielleicht auch mal klar, dass ein Podcast jetzt auch, natürlich heutzutage kriegt man schnell was raus, was man mal senden möchte, aber ein bisschen Arbeit bleibt halt doch. Das muss man sich auch vorher klar machen. Die einfachste Variante ist tatsächlich, nehmt das Handy. Wobei die Qualität dann echt schon grenzwertig ist. Nehmt euch ein H2, nehmt auf, schiebt das auf Podhost, meldet euch einmal bei iTunes an. Podhost hat so einen Haken, den setzt ihr, dass er euch bekannt machen soll. Veröffentlicht das und das war's auch schon. Das ist tatsächlich, so schnell geht's. Also man kriegt so einen Podcast an einem Tag rausgehauen. Technisch. Was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was will ich eigentlich machen? Will ich zum Beispiel einen Vorspann haben, einen Jingle. Ich habe bei manchen Jingle, bei manchen nicht. Ich finde das nicht so wichtig. Aber es ist auch nichts Schlechtes. Muss man sich aber eben vorher überlegen. Dann muss man sich so Sachen überlegen, will ich live machen? Will ich das mit Gästen machen? Wenn ich das mit Gästen mache, wie kriege ich das hin, dass ich sie nicht mit der Technik erschlage? Wie locker ich sie vorher ein bisschen auf? Also man soll das auch nicht unterschätzen. Und man unterschätzt auch oft die Hörer. Die merken sehr schnell, ob man da mit Leidenschaft bei ist und sich auch Mühe gegeben hat oder ob man das so Larifari macht. Und wenn man das Larifari macht, dann ist man seine Hörer sehr schnell los und dann kriegt man die auch nicht so schnell wieder. Wenn man das mit Leidenschaft macht, ich glaube, dann kann auch mal was schief gehen, dann kann mal was ausfallen, dann kann mal sonst was passieren, dann akzeptieren die viel, viel mehr. Also überlegt euch gut, ob ihr nicht lieber einen Tag mehr vorbereitet, bevor ihr loslegt. Wie gesagt, überlegt euch erstmal, über was wollt ihr podcasten? Trägt sich das inhaltlich? Das heißt, habe ich nach der vierten Folge auch immer noch Themen? Ja, das ist auch so ein Punkt. Auch beim Geocachen gibt es viele Podcasts zum Beispiel. Und auch bei der Technik gibt es viele. Und man möchte ja nicht andere kopieren. Das heißt, man muss sich auch eine Nische suchen. Das heißt, ich muss mal gucken, was gibt es in dem Bereich schon? Okay, dann höre ich mir auch mal ein paar davon an und sage mir, okay, die machen das so, die machen das so. Wie mache ich es? Wie mache ich das ein bisschen anders? Will ich wirklich eine Häufigkeit von, ich weiß nicht, wöchentlich? Und merke dann aber nach 6 Wochen, da gibt gar nicht genug Themen für wöchentlich. Also ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, diese weichen Fakten. Überlegt euch vor, was wollt ihr? Was wollt ihr damit erreichen? Wie erreicht ihr das am sinnvollsten? Bringt dem Hörer das was? Also unterschätzt nie die Hörer. Ja, das soll es dann gewesen sein für die dritte Folge, die erste neue. Die erste neue sage ich jetzt nur noch einmal dazu. Ab jetzt ist es die dritte Folge fertig, denn die anderen waren ja praktisch mal die Grundlage für diese ganze Geschichte hier. Und ich hoffe auch, dass es diesmal ein paar mehr Folgen gibt, denn ich selber habe da ja auch Lust zu. Und dass es ein paar Hörer gibt, die vielleicht auch irgendwas daraus ziehen können. Auch ich freue mich immer über Hörer. Von daher empfiehlt mich auch gerne weiter. Es gibt zwar Flatter-Button, aber das sage ich gleich dazu. Bei mir geht es nicht ums Geld verdienen. Wenn da nie einer klickt, dann klickt da nie einer. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde es schön und als eine Anerkennung, wenn da mal einer klickt, aber das ist nicht so wesentlich. Ich mag Flatter, ich unterstütze es gerne, weil ich es toll finde. Das hat was von sich gegenseitig unterstützen im Internet und davon gibt es noch viel zu wenig und Flatter ist für mich ein guter Ansatz dazu. Aber grundsätzlich ist dies und bleibt dies und wird dies immer sein ein kostenfreier Podcast. Punkt. Das ist ganz klar. Ja, dann danke ich euch, dass ihr mir jetzt schon wieder, oh mein Gott, fast eine halbe Stunde zugehört habt, was auch übrigens ein Punkt ist. Überlegt euch vorher, wie lange soll denn so eine Podcast-Folge jeweils sein und versucht euch auch so ein bisschen dran zu halten. Ne? Denn die Leute gewöhnen sich dran und fangen an zu meckern, wenn ihr plötzlich länger oder kürzer seid. Ich weiß, wovon ich rede. Und ein sehr langer Podcast kostet euch auch letztendlich Zuhörer. Wir machen beim Geocaching tatsächlich bis zu 3 Stunden und das ist einfach was, was nicht jeder mag. Damit muss man sich auch vorher klar abfinden, wenn man das denn so machen möchte. Hier, denke ich mal, wird es bei einer halben Stunde pro Folge bleiben. Vielleicht mal länger, mal kürzer, ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Erstmal gucken, ob das überhaupt irgendeiner noch hören will oder ob vielleicht schon alle sagen, nee, das kriege ich auch alleine hin. Somit nochmal vielen Dank erstmal fürs Zuhören und dann hoffe ich, ach so, ja, eins noch, monatlich ist so angestrebt, eine Folge. Vielleicht auch öfter, ich weiß es noch nicht, aber monatlich ist erstmal so die erste Idee. Dann danke ich euch dafür, dass ihr so lange zugehört habt. Wünsche euch viel Spaß bei was auch immer und wir hören uns hoffentlich dann bald wieder. Ciao.